Doch ich kann dich sehen. Ich kann dich hören, ich kann dich fühlen. Nur das lässt mich bestehen. In einem Kampf, in dem wir beide untergehen. Schmerz und Leid sind mein In meinen Adern stockt das Blut. Bitte komm und schenk mir Mut. Ich will nicht länger.